mir fast in sicher erhält ihn an. Mein Sohn, was willst du von dein Gesicht? Siehst Vater du den Ölkönig nicht, den Höllenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm geh mit mir, komm schöne Spiele, spiel ich mit dir, mach bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat man fühlte Gewalt. Mein Vater, und hörest du nicht, was Höllenkönig mir weise verspricht? Sei ruhig, mein Kind, im dürren Wetter soll der Wind. Sei mir Knab, wenn du mit mir gehst, meine Töchter führen die Nacht nicht ein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen sie ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, wenn du Königstöchter am dürsten hart? Mein Sohn, ich sieh es genau, es zeigt mir die alte Bade so grau. Ich liebe dich, mir reicht deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so grau ist gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an, der König kam in ein Land. Seinen Armen das Kind war tot.